Verkehrserziehung, Mautstellen, Stauvermeidung und so weiter. Die Problembeschreibung. Ein Stau auf der Straße ist für viele Menschen eines der nervigsten Dinge überhaupt. Oft werden Mautstellen eingebaut, um sogenannte Expressstraßen zu schaffen, welche durch extra Bezahlung genutzt werden können. Die Stauvermeidung könnte jedoch besser erreicht werden. Die Lösung. Über ein dezentrales System könnten Autofahrer untereinander kommunizieren. All jene, welche schneller fahren wollen, könnten all jene bezahlen, welche sich mit einem langsameren Vorankommen begnügen. Ein solches Belohnungs-Bestrafungssystem ließe sich natürlich auf ganz viele andere Dinge wie das Gesundheitssystem oder den CO2-Ausstoß ausweiten. All jene, welche eine Ressource mehr oder schneller nutzen wollen, bezahlen als Bestrafung eine Kompensation an jene Menschen, die weniger von besagter Ressource Gebrauch machen. Eine Blockchain könnte all dies dezentral und transparent abwickeln. Die Herausforderungen. Die gängigen Systeme werden meist von großen Konzernen oder Regierungen kontrolliert, was jede Veränderung in diesem Bereich verlangsamt und erschwert. Alternativen? Des Weiteren könnten natürlich auch zentrale Systeme als Alternative in Erwägung gezogen werden. Ein paar Praxisbeispiele. Solche Möglichkeiten würde es jedoch abermals einem jeden ermöglichen, kreative Lösungen anzubieten, welche dann mit existierenden Methoden in einen effizienten Konkurrenzkampf treten könnten. Und das könnte vielen betroffenen Menschen helfen.